nicht vom Whisky und von Städtchen, nein, da träumen sie von der Prärie. Wenn die Cowboys träumen, ja, da träumen sie nicht von Liebe und vom Sehnen, nicht von Abschied und von Tränen, nein, da träumen sie von der Prärie. Ja, mein Cowboy heißt Jack, er ist wochenlang weg und ich bin auf der Range ganz allein. Denkst du immer an mich, lieber Jack, fragte ich, doch da sagte er zu mir ne Nein. Ein Cowboy hat doch für so etwas keine Zeit. Wenn die Cowboys träumen, ja, dann träumen sie nicht von Küssen und von Mädchen, nicht von Whisky und von Städtchen, nein, dann träumen sie von der Prärie. Wenn die Cowboys träumen, nicht von Liebe und vom Sehnen, nicht von Abschied und von Tränen, nein, dann träumen sie von der Prärie. Jeden Tag, jede Nacht hab ich immer gedacht, so ein Cowboy zu sein ist doch schwer. Doch es gibt auf der Welt nicht sehr viel, was ihm fehlt, nur ein Pferd und dazu ein Gewehr. Ein Cowgirl dabei wäre auch nicht schlecht. Wenn die Cowboys träumen,